gewartet auf diesen Tag, dass du wiederkommst von der Reise, weil ich dich mag. Nun sind wir allein am Strand, der Himmel über uns war. Dass ich dich liebe, das hätte ich so nie gedacht. Sind immer bei dir, ich bin so alt.